وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، تكلمنا بارك الله فيكم عن الحياة الدينية عند العرب، تكلمنا عن الحياة الدينية عند العرب وعن حالتهم الدينية، فقلنا أنه كان في عبادة أوثان، كان العرب يعبدون الأوثان، ينكرون البعث ويعبدون الأصنام، ينكرون الرسالة ويستقسمون بالأزلام، يحللون ويحرمون على مزاجهم، وما كان في هناك كثير من اليهودية أو من اليهود والنصارى في جزيرة العرب إلا في أماكن قليلة مثل اليمن أو تخوم الشام أو في مناطق قريبة من العراق، واليهود كانوا في المدينة وفي أجزاء من اليمن، هذا هو الذي كان في الشام. طيب شيك مية بيتي زين نامن. طيب ومن تبارك الله فيكم. طيب على كل اليهود والنصارى في شبه الجزيرة العربية كانوا قليل، يعني ما كان في كثير من اليهود ومن النصارى في شبه جزيرة العرب، ما كان في كثير منهم، وكان هناك بعض الحنيفيون أو الحنيفيين، كان هناك بعضهم، وكان مثل قس بن ساعدة الإيادي أو زيد بن عمرو بن نفيل، ورقة بن نوفل، وأمية بن أبي الصلت الثقفي، وهذا قد تكلمنا عنه في المرة الماضية، واليوم نكمل في الحياة الاجتماعية والحالة الاجتماعية عند العرب. Wir haben voriges Mal, über die religiöse Lage in Arabien gesprochen. Wir haben voriges Mal über die religiöse Lage in Arabien gesprochen. Und wir haben gesagt, in Arabien haben die Leute Götzen angebetet. Sie haben die Wiederauferstehung verleugnet. Sie haben die Botschaft verleugnet. Sie haben das erlaubt erklärt, was sie wollten, und das verboten, was sie wollten. Die Christen und die Juden, die waren wenig in diesem Gebiet, weil die Araber eigentlich Judentum und Christentum nicht angenommen haben und die wollten das nicht akzeptieren. Judentum, weil die Juden sozusagen sehr viele Sachen gemacht haben und dann oder gesagt haben, die haben sich selber widersprochen, und die Christen, weil das kompliziert war für die Araber und die Araber haben das nicht so angenommen. Es gab in Arabien ein paar Leute, die noch die Religion von Ibrahim a.s. praktiziert haben, wie zum Beispiel Qus ibn Sa'ida al-Iyadi, Zayd ibn Amr ibn Nufayl, ورقة بن نوفل، أمية بن الصلت. ورقة بن نوفل Das war allgemein, das heißt allgemein Götzenanbetung und keine Religion, außer wenige Leute von ihnen, die das gekannt haben. Heute reden wir über die arabische Gesellschaft. Das bedeutet Aufbau und Beziehungen zwischen den Leuten. Das wird gesellschaftlich. Das soziale System und gesellschaftliche System in Arabien. Über ihre Sitten und Tradition. Das wird die Tradition der Araber. Ijtimai. No. العرب كان لهم يعني قوانين عرفية تحكمها القبيلة، والقبيلة تحكم علاقة الأفراد وعلاقة الأسرة والنكاح والطلاق وإلى غير ذلك. ويمكن إجمال ذلك الأمر أولا الاعتزاز الذي لا حد له بالأنساب والأحساب والتفاخر بهما، فذلك كانوا يحافظوا على النسب وما كانوا يصاهروا الآخرين، ما كانوا يصاهروا الآخرين اعتزازا بالدم العربي، بل كان ذلك حتى بالنسبة للخيل، يعني بالنسبة للخيل كانوا يحافظوا على أنساب الخيول الأصلية إلى أن جاء الإسلام. النعمان بن المنذر يعني خاض حربا ضد الفرس لأنه ما أراد أن يزوج ابنته لابن كسرى، و لأنه عرب ونحن أفضل، كيف يكون هذا الأمر؟ إلى أن جاء الإسلام كما ذكر، وأنزل الله سبحانه وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، أي أن المسألة لا تفاخر بالأنساب والأحساب، وأنزل الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي ولا لأعجمي، لا فضل لعربي على أعجمي ولا أعجمي على عربي إلا بالتقوى، ولا لأبيض على أسود ولا لأحمر على أصفر إلى غير ذلك الحديث. بارك الله فيكم. Das soziale System, gesellschaftliche System bei den Arabern oder ihre Tradition. Das ist sehr wichtig, weil wenn wir später dann über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sprechen, damit man überhaupt den Kontext versteht, wie die Lage war und warum der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bestimmte Sachen gesagt hat oder gemacht hat. Auf jeden Fall, die Araber, wie wir schon gesagt haben, die wurden, der Herrscher sozusagen in Arabien war der arabische Stamm. Und dieser arabische Stamm hat alles bestimmt, politisch, religiös, sozial, gesellschaftlich. Und man kann sozusagen die sozialen Strukturen der arabischen Gesellschaft in bestimmten Punkten erklären. Erstens, die Araber, die haben Stolz gehabt auf ihre Familienabstammung und natürlich ihre Stämme. Deshalb haben sie nicht geheiratet von anderen. Sie haben nicht geheiratet zum Beispiel von anderen Stämmen. Die haben gedacht, jeder arabische Stamm, wir sind die Besten. Das war ein nationales Gefühl, dieser Nationalismus. Die hatten Nationalismus von der schlimmsten Art in diesem Zusammenhang. Und es gab in der arabischen Geschichte einen König, der hieß An-Nu'man ibn al-Munzir. An-Nu'man ibn al-Munzir. Der war in Al-Hira. Der war König. Der Oberhaupt von Persien, Kisra, wollte die Tochter von ihm für seinen Sohn haben. An-Nu'man al-Munzir hat gesagt, nein. Du bist Perser, wir sind Araber, das geht nicht. Unsere Abstammung ist besser, wir haben besseren Stamm, wir haben bessere Familie sozusagen Vorfahren, das geht nicht. Und er hat riskiert, dass er einen Krieg angefangen und er hat das nicht getan, bis er festgenommen worden ist und im Gefängnis gestorben. Und trotzdem hat er das nicht akzeptiert, dass seine Tochter diesen Mann heiratet. Das war nicht nur bei den Leuten, dass sie so stolz, diese Nationalstolz gehabt haben. Aber hier sagen wir nicht national, sondern sagen wir Stammstolz gehabt haben. Das war auch bei Pferden. Bei Pferden. Und die arabischen Pferde, die kennt man bis heute, die sind sozusagen reine Rassen. Reine Rassen. Also man kann sagen, die arabische Stämme waren Rassisten. Die waren rassistisch in diesem Zusammenhang. Und es gab Rassismus. Das hat man auch im politischen System gesehen und natürlich auch in gesellschaftliches, in Gesellschaft. Dann barakallahu fikum, hat der Islam diese Stolz, was, oder diesen Stolz, was die Leute gehabt haben, sozusagen gelöscht, indem Allah subhanahu wa ta'ala, indem Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt, O ihr Menschen, wir haben euch aus einem Mann und aus einer Frau erschaffen, und wir haben euch zu Völkernstämmen gemacht, der Gesehenste von euch ist der Allerfürchtigste. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, kein Araber ist besser als Nicht-Araber und kein Nicht-Araber ist besser als Araber, außer natürlich mit At-Taqwa, das wird mit der Praktizierung der Religion und mit richtig tun vor Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist das Erste in diesem Zusammenhang. Al-Mas'ala al-Thaniya, al-i'tizazu bil-Kalima wa la siyama al-Shi'r. يعني كان عندهم الكلام عزة في الكلام فكان الشعر عند العرب للمفاخرة بالأحساب والأنساب ولعرض عواطفهم وكان عندهم من الخطباء الكثير فشاعر القبيلة وخطيبها يرفعها وشاعر القبيلة والخطيب يذلها وكان العرب من أبلغ الناس من أبلغ الناس وكانوا يهتمون بالكلمة أكثر اهتمام فلذلك جاء القرآن معجزة لهم ومعجزا لهم لأنه كانوا يعني أكثر شيء يهتمون به هو الشعر والكلام والفصاحة والبلاغة فلما أتى القرآن فما استطاعوا أن يقفوا أمامه Barakallahu fikum. Zweitens, die Araber, die haben das Gedicht so geliebt und so geehrt und die haben ein Macht des Wortes gehabt. Das bedeutet, die Wörter für sie waren Macht. Und wenn das Wort schön ist, dann haben sie alle zugehört. Und wenn hier ein Dichter kommt und der fängt an, Dicht vorzutragen, dann haben sie zugehört. Und das war bei den Arabern sehr wichtig. Und jeder arabische Stamm hat einen Dichter gehabt, und einen Redner. Einen Dichter und einen Redner. Und dieser Dichter und dieser Redner, wenn sie gut gemacht haben, dann war der Stamm sozusagen geehrt und angesehen. Und der Ruf des Stammes war sozusagen stärker und besser geworden. Aber machen Sie das nicht gut, der Redner und die Dichter des Stammes, dann fühlen Sie sich erniedrigt. Und manche sind wegen ein Wort, wegen Gedicht, die sind getötet worden. Die Araber, die haben großen Wert darauf gelegt, wie man spricht und was man sagt. Und hier kam der Koran, wurde der Koran herabgesandt. mit einer besten arabischen Sprache. Das bedeutet, das war so faszinierend für diese Leute. Die könnten nicht glauben, dass dies von Menschen ist, selber. Das heißt, die haben gesagt, das ist kein menschliches Wort, das könnte niemals sein. Weil die Araber großen Wert gelegt haben auf die Sprache und die Sätzebau und wie ein Satz ist und wie ein Wort kommt und wie stark das Wort ist und so weiter. Dann kam der Koran und das war für sie ein Wunder, weil sie sowas nicht erwidern könnten. Und das war, deshalb, barakallahu fikum, sagt man auch, der Koran für die Araber war ein Wunder. Und der Prophet Muhammad sallam, sein Wunder war der Koran. المسألة الثالثة التي لها علاقة بارك الله فيكم بالحالة الاجتماعية بالنسبة للعرب المرأة في المجتمع العربي. المرأة كانت عند كثير من القبائل كالمتاع فكانت تورث، يعني الابن يرثها من أبيه، وكان لزوج الابن أن يتزوج أرملة أبيه، نعم، أو كان له أن يمنعها من النكاح حتى أتى الإسلام فأبطل ذلك. وكان العرب يجمعون بين الأختين، يعني زوج أختين. وبعض القبائل كانوا يكرمون المرأة ويؤخذ رأيها في كثير من الأحيان. والعرب كانوا يغارون على الأعراض ويحافظون على النساء أكثر من أنفسهم، يعني يقتل هو ولا تسبى ابنته ولا تعرض زوجته لشيء. أما المرأة العربية فكانت حرة وما كانت تزني، وكانت شجاعة، وحتى تشارك زوجها في القتال أحيانا للضرورة. وأما المرأة البدوية فكانت تشارك زوجها في رعي الماشية والسقي وإلى غير ذلك. فعموما كان لها دور، ولكن كانت مظلومة، مهضومة الحقوق، وما عندها إلا أن تؤدي الحقوق التي عليها، ولكن لا نستطيع أن نقول ما كان عندها حقوق لها. واجبات نعم، أما حقوق لها ما كان فيه. بارك الله فيكم. Zum dritten Punkt kommen wir zur Frau in der arabischen Gesellschaft. Die Frau in der arabischen Gesellschaft damals, vor dem Islam. Wie war die Frau in der arabischen Gesellschaft? Die Frau war in der arabischen Gesellschaft wie eine Ware. Man konnte das kaufen und verkaufen. Die Frau konnte als Erbe behandelt worden oder werden. Das heißt, der Mann könnte sie als Erbe bekommen. Ein Mann hat eine Frau, der stirbt, sein Sohn bekommt die Mutter oder die zweite Frau oder die dritte Frau vom Vater als Erbe. Er kann sie verhindern zu heiraten, verbieten zu heiraten, und er kann sie selber heiraten, wenn er will. Und das hieß Nikah al-Maqt. Das bedeutet, die Heirat, die man hasst, gehasste Heirat, hieß das. Der Araber konnte zwei Schwestern zusammen heiraten. Ja. Und da musste man auch hier sagen, die Frau hat keine Rechte gehabt. Das heißt, sie war unterdrückt und überhaupt keine Rechte hat sie gehabt. Nur Verpflichtungen hat sie gehabt. Manche Familien oder manche arabische Stämme haben die Frau gut behandelt, aber die waren sehr wenig. Aber die Araber, die haben die Familienehre in die Frau gesehen. Die Familienehre in der Frau gesehen. Und ein Araber, der hat seine Frau und seine Familie so verteidigt, er hat sich geopfert für seine Familie. Hauptsächlich die Frauen der Familie werden nicht ausgebeutet und sie werden nicht vergewaltigt sozusagen. Die arabische Frau war eine freie Frau und die hatten sowas nicht gehabt, zum Beispiel, dass sie Unzucht begehen. Eine arabische Frau, eine freie Frau, hat niemals Unzucht begangen. Das war bei ihnen klar. Die machen sowas nicht. Und die Frauen, die waren auch stark und tapfer. Und manche Frauen haben den Männern im Krieg geholfen und die haben mitgekämpft. Die Beduine-Frauen, das wird die in der Wüste gelebt haben, sie haben auch ihren Männern geholfen, indem sie Schafe gehütet haben, indem sie Wasser geholt haben, indem sie sozusagen alles haushaltmäßig und sowas alles gemacht haben. Und sie haben überhaupt keine, sie haben überhaupt keine Rechte gehabt, nur Verpflichtungen gehabt. Das kann man sagen, vor Islam, vor dem Islam, pass auf, das ist wichtig, weil wenn wir nachher über Islam reden, wie das geworden ist, da sieht man den großen Unterschied. An-Nikah wa Talaq. من الأمور الاجتماعية لا شك النكاح والطلاق. بالنسبة للنكاح يا أخوة، لم يكن للعرب حد محدود في النكاح، ينكح 150 10 كما يحب، ولا عندهم لا انفاق ولا عدل، يفعل الذي يريده. وكانوا لا يحسنون للنساء، وكان عندهم أنكحة كثيرة، منها نكاح اليوم اللي هو معروف لدى المسلمين، يعني اللي هو خطبة ولي مهر، ومنها أنكحة فاسدة مثل الاستبضاع والتواطؤ والبغايا والشغار أو الشغار. أما هذه الأنواع فنسلط عليها الضوء لأنه مهمة، نسأل الله السلام. بارك الله فيكم. ein natürlich eine Handlung in der Gesellschaft ist Heirat und Scheidung. Das sind soziale, gesellschaftliche Tätigkeiten, sage ich, oder die sind bestimmte Handlungen, die wir in jeder Gesellschaft haben. Die Leute heiraten und die lassen sich scheiden. Wie war das vor dem Islam bei den Arabern? Vor dem Islam bei den Arabern, barakallahu fikum, ein Mann konnte so viel heiraten, wie er will. So viel. 50 Frauen, 100 Frauen, kein Problem. Er braucht nicht Gleichberechtigung zu haben und er braucht auch nicht den Frauen alles Gleiche zu geben. Der macht das nach seinem Kopf. Und die Frau hat gar nichts zu sagen. Heiratet sie ihn, dann muss sie das tun, was er sagt. Fertig, Punkt. Das ist vor dem Islam. Alles, was wir sagen, war vor dem Islam. Bezüglich Scheidung auch, er könnte sich scheiden lassen, wie er will. Und der sagt, die Frau, du bist geschieden, dann zurücknehmen. Du bist geschieden, dann zurücknehmen. Du bist geschieden, dann zurücknehmen. Ja? So war das bei den Arabern. Barakallahu fikum. Und sie haben Heiratformen, die Araber haben Heirat Formen. Diese Heiratformen, die waren verschieden. Diese Heiratformen, die waren verschieden. Eine Heiratform war die Heirat, die wir heute haben. Und andere, die sind sehr schlimm. Andere, die sind sehr schlimm. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Das ist vor dem Islam. Das alles, barakallahu fikum, war vor dem Islam. Das wird nicht, dass man denkt, das war im Islam so. Nein. Wir reden immer über vorislamische Zeit. Die Arten von Heirat bei ihnen, es gab diese Art, was wir heute haben. Das bedeutet ein Vormund für die Frau, zwei Zeugen, eine Morgengabe geben und alles, was die Muslime heute praktizieren. Und es gab andere dann, wie zum Beispiel diese schlimme Arten von Heirat. Nikah al-Istibda', al-Tawatu', al-Baghaya, al-Shigar oder al-Shagar. Und bei al-Bukhari gibt es Erklärung dafür, über diese Arten von Heirat. Nicht diese Art, was wir heute haben, sondern andere Arten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und nochmal sage ich, liebe Brüder und Schwestern, nicht, dass jemand rein hier im Raum kommt und der denkt, wir reden über Islam. Das war alles, was ich jetzt erzähle, vor dem Islam. Alles war vor dem Islam, barakallahu fikum. طيب. أما النكاح معروف اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها يعني يخطب يعطيها وكذا وهذه الأمور واضح النكاح الموجود عند بين المسلمين أما النكاح الآخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طب فيها يعني إذا استبضعي منه يرسلها إلى رجل ويقول فيعتقها زوج حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع يعني وهو من البضع وهو الفرج مثلا كانوا يروا رجل عنده صفات جيدة كان ذكي كان حكيم كان شاعر كان قوي فماذا والرجل الآخر يريد أن يكون له ولد هكذا فكان يرسلها فقط تنام مع الآخر تحمل منه وترجع إلى زوجها الأصلي فإذا أتى الولد نسبه إليه وليس للآخر نسأل الله السلام اليوم في استبضاع الاستبضاع لا الاستبضاع هو هذا اللي ياخذوا النطفة من رجل والبيضة من الأم ويزرعوا في بطن واحدة أخرى نسأل الله السلام بارك الله فيكم das erste die erste Art von dieser schlimmen Heirat war الاستبضاع was bedeutet الاستبضاع الاستبضاع kommt von بضع das kommt von Geschlechtsorgan das heißt eine Frau wenn sie ihre Periode hat und die Periode vorbei ist, das wird, wenn sie ihre Blutphase vorbei ist, ihr Mann schickt sie zu einem anderen. Sie hat mit dem anderen Geschlechtsverkehr. Und sie bleibt bei ihm, bis sie schwanger geworden ist von dem zweiten Mann. Und die haben immer Männer gesucht, die stark sind, die schlau sind und so weiter. Wenn man dann weiß, dass diese Frau schwanger geworden ist, dann kommt sie zurück zu ihrem echten Mann. Und wenn sie dann ein Kind bekommt, der echte Mann sagt, das ist mein Kind. Aber das Kind ist noch von einem anderen Mann. Das bedeutet Rollentausch in der Heirat. Das macht man heute. Das macht man heute. Man mietet ein unter Anführungsstrichen Bock Kuchen. oder man mietet Gebärmutter. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Das war vor Islam, diese schlimme Art von der Heirat. Es gab noch eine andere Art. Nikah al-Akhar, isma'u. يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة الكل فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع أرسلت إليهم وكلهم يأتي وتقول الإبن لفلان فخلاص يصير ابنه إيه Die zweite Art von der Heirat, was so schlimm ist, vor islamischer Zeit, wir reden wirklich vor islamischer Zeit, das war sehr schlimm. Und wir haben heutzutage in solchen Ländern wie hier vor islamischer Zeit, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Ey Allah, Jahili, Amya. Weniger als 10 Leute. Sie sammeln sich und dann gehen die 10 zu einer Frau und ein nach dem anderen schläft mit dieser Frau, verkehrt mit ihr in bestimmter Zeit. Und wenn, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns, wenn die Frau schwanger wird und ein paar Tage sind schon abgelaufen, nachdem sie entbunden hat, die holt die 9 Leute, die weniger als 10. Die holt sie alle. Und die sagt zum Beispiel, der Sohn oder die Tochter gehört ihm oder gehört dir oder ihm oder sowas. Und der muss das annehmen. Er muss das annehmen. Möge Allah uns bewahren. Al-Nau'al-Akhar, wal-Iyadu Billah. Nikah al-Baghaya. Kunna yansubna ala khiyamihinna au ala abwabihinna rayatin hamra. رايات حمراء فمن أرادهن دخل عليهن فإذا حملت إحداهن ووضعت أتوا بالقافة. من هي القافة؟ اللي هي القافة اللي بتشوفها كذا تنظر تقول الشبه هذا يشبه فلان منهم فهذا أبوه ويقبل بالنسب ولا يمتنع عن ذلك. قافة؟ ها؟ قافة؟ قافة. لا لا قافة يا رجل يا مرأة، مرأة هي. هو قائف اسمه. يعني هنا جمع القائف. نعم، اللي هو يا مرأة يا رجل بيبين ويقول لهم. بارك الله فيكم، دي نيكست ارت، دي فيرتي ارت. Viele Leute kommen und die sind diese wal'iyadu billah, das sind wie diese Huren. Was haben diese Huren? Wala hawla wala quwwata illa billah. Die haben von ihren Türen Flaggen gehabt. Flaggen. Und die waren rote Flaggen. Rote Flaggen vor ihren Zelten oder vor ihren Häusern. Und wenn die Leute diese rote Flaggen sehen, dann wissen sie, es gibt dort eine davon. Und die gehen, die Leute, und dann verkehren sie mit dieser Frau. Wenn sie schwanger wird, dann kommt eine Person. Diese Person, der hat sozusagen Ahnung in Ähnlung. Der kann bestimmen, wer ähnelt wen. Der guckt so, der sagt, dieses Kind sieht am besten so aus wie dieser Mann. Und dieser Mann ist der Vater. Und so hat man diesen als Vater genommen. Es gibt natürlich, barakallahu fikum, Noch eine Art, Nikah al-Khidn. Nikah al-Khidn. كما قال تعالى ولا متخذات أخدان. كانوا يقول ما استتر فلا بأس وما ظهر فهو لوم. يعني الزينة مثل المتعة والبدل، وكذلك في المتعة وكذلك نكاح البدل ونكاح الشغار، يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته. بارك الله فيكم. Es gibt noch andere Arten. Es gibt noch andere Arten, die die Leute vor dem Islam praktiziert haben. Zum Beispiel diese Al-Khidn. Al-Khidn, das ist, wenn man sagt hier Freundin haben. Freundin haben. Die haben gesagt, wenn das bekannt ist, dann ist das schlecht. Aber wenn das geheim ist, kein Problem. So haben sie vor dem Islam gesagt, die Araber. Und das ist Unzucht eigentlich. Und die haben auch Al-Mut'a, Zeit-Ehe gehabt, die Zeit-Ehe gehabt. Und die haben Nikah al-Badal. Ja, Latif, möge Allah uns bewahren. Nikah al-Badal, das ist, der sagt ihm, gib mir deine Frau, gebe ich dir meine Frau. Und die tauschen. Das ist diese, wie heißen die? Zwingerclub, hä? Diese Austauschclub. Austausch, Zwinger heißt das, Zwingerclub. So. Möge Allah uns bewahren. Und die haben auch noch Nikah al-Shighar. Der sagt ihm, du gibst mir deine Schwester als Ehefrau, dann gebe ich dir meine Schwester als Ehefrau. Und leider, solche Arten werden bis heute praktiziert in manchen Ländern, die sich auch Muslime nennen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Ja, es gibt sowas aber. Es gibt sowas. Aber das alles, das war vor dem Islam. Der Islam hat alle verboten. Nur eine Art ist geblieben. Mit zwei Zeugen, mit dem Vormund von Frau und mit richtigen Heiratsvertrag und mit allem, barakallahu fikum, was wir heute praktizieren. Al-Islam هدمها كلها وبقي هذا النكاح الذي نعلمه اليوم. Damit man nur weiß, wie die Lage der Frau vor dem Islam war. Weil manche Leute sagen, ja, die Muslime sind gegen die Frauen. Schaut mal, wie die Frau vor dem Islam war und wie sie nach dem Islam geworden ist. Das ist maßgebend in diesem Zusammenhang. Möge Allah uns bewahren. Natürlich auch die Frauen bei den anderen war nicht besser. Bei den Christen, bei den Juden, bei den Persen, bei Römern, bei Griechen, das war auch schlimmer. Das wird die Frau, das war nicht nur bei den Arabern so, das war auch bei den anderen so. Bei den Christen, die haben gesagt, die Frau hat keine Seele und die ist verdammt. Bei den Juden das Gleiche, die ist verdammt und die, wenn sie ihre Periode hat, dann ist sie unreines Objekt. Wenn sie etwas berührt, dann muss man das wegschmeißen. Man darf das nicht mehr benutzen. Und bis heute sagen sie das. Und bis 70er, 80er Jahren haben, und bis heute sagen noch Kirchenvertreter, die Frau hat keine Seele. Bei den Griechen, die Frau war sozusagen ein Lustobjekt. Bei den Persern, in Persien, der Mann hat seine Tochter geheiratet. Und seine Schwester und seine Mutter, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Ja, bei den Römern auch, das war untergetan. Die Frau ist nur für den Mann erschaffen und die kann gar nicht. Und Keuschheit, Gürtel, wo war das, Keuschheit, Gürtel? China. Das war in China? Ich glaube, das war in Europa, oder? Ja, wir müssen unsere Informationen erneuern. Naja, man sieht nicht sein, der Kamel sieht nicht sein Hocker, aber der sieht die Hocker von den anderen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Alhamdulillah, dass wir Muslime sind. Alhamdulillah, dass wir den Islam angenommen haben und dass wir den Islam praktizieren. Und Alhamdulillah, dass die Frauen Muslime geworden sind, weil sie ihre Rechte bekommen haben durch den Islam. Nicht Christentum und nicht Judentum und nicht Römer und nicht Persien und nicht Europa und nicht französische Revolution, ja. Sondern, ich weiß, aber die sind meine Wörter, sondern durch den Islam hat die Frau ihre Rechte bekommen. Und nur mit dem Islam bekommt die Frau ihre Rechte, mit was anderes bekommt sie gar nicht. Auch wenn sie Kanzlerin wird. Ja. Dann kommen wir zu At-Talaq. At-Talaq. Scheidung. كانوا يسرفون في الطلاق ما يعني ما عندهم يسرف في الطلاق يطلق كما يحب وممكن يطلق 70 مرة ويرجع المرأة أما عندنا في ديننا الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان 3 مرات الطلاق أكثر من ذلك لا وكانوا يظاهرون شو معنى يظاهرون تعرف شو معنى يظاهرون يحرمها على نفسه يقول له أنت علي كظهر أمي وكان عندهم تحريما مؤبدا فأتى الإسلام فحرم ذلك بارك الله فيكم scheidung in vorislamischer Zeit die Männer die könnten sich scheiden lassen wie sie wollen der sagt seine Frau 100 Mal du bist geschieden und er bringt sie zurück und er kann mit Grund oder ohne Grund sich von seiner Frau scheiden lassen. Der Islam, kam der Islam und der hat gesagt, nein, das geht nicht. Scheidung, 3 Mal nur, 3 Mal. Mehr geht nicht, der darf sie nicht mehr heiraten. Und wenn man zu Unrecht Scheidung macht, dann wird er zur Rechenschaft gezogen vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn die Frau ihre Scheidung verlangt, ohne dass sie Grund, triftigen Grund dafür hat, dann wird sie auch zur Rechenschaft gezogen vor Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn ein Mann seine Frau, wenn man sich von seiner Frau 3 Mal scheiden lassen hat, nicht 3 Mal, du bist geschieden, nein, nein, nein, sondern in verschiedenen Zeiten, Zeiträumen. Du bist geschieden, du bist geschieden, du bist geschieden, dann bringt er zurück. Nach ein paar Monaten, du bist geschieden, dann zurück. Nach ein paar Monaten, du bist geschieden, dann darf er nicht zurück. Bis sie einen anderen Mann heiratet. Und sie wird von dem anderen Mann auch geschieden. Dann kann der Erste sie heiraten. Aber wenn man das sozusagen kombiniert, dass man einen Mann holt, sagt, ja, heirate sie und dann lass dich von ihr scheiden und dann werde ich sie heiraten. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, das ist wie ein Austauschbock. Bock. Leihbock ist das. Möge Allah uns bewahren. Und der Prophet hat gesagt, verdammt ist derjenige, der sowas macht. Die Frau und der Mann und der Bock. Die drei. Das ist der Musta'ar. Muhallal. Nikah al-Muhallal, Muhallallahu. Und dazu auch bei den Arabern, gab es etwas, Alhamdulillah, dass wir Muslime sind. Vor dem Islam, was haben sie gemacht? Der kam zu seiner Frau, der hat ihr gesagt, du bist für mich wie meine Mutter. Ich will mit dir gar nicht anfangen. Der Islam hat das verboten. Weil deine Frau ist nicht deine Mutter. Und das heißt Al-Dhihar. Das heißt Al-Dhihar. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُكْرًا مِنْ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ غَفُورًا المجادلين نعم من الأمور كذلك وأد البنات وقتل الأولاد أما وأد البنات فأمر ظاهر كان يخاف العار فلأنه يخاف العار كان يقتلها والوعد مو كان موجود فقط عند العرب كان موجود أيضا عند الفرس وكان موجود عند الصين أهل الصين وغيرهم ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله وعد البنات كان يقتل البنت لماذا؟ خوف أنها تسبى فكان يحفر لها ويضعها وهي حية في التراب ويغلق عليها نسأل الله السلام وأما الأولاد فكانوا يقتلوهم خشية الفقر أو لأنهم فقراء فأتى الإسلام فأتى الإسلام ليحرم هذا الأمر الوعد وأتى الإسلام ليقول للناس ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم هكذا أتى الإسلام وسفها دين الإسلام، سفها أولئك الذين يقتلون الأولاد، وسفها أولئك الذين يقتلون أو يعيدون البنات. طبعا كان هناك من القبائل من لا تفعل ذلك، ولكن عموما كان موجود هذا الأمر. بارك الله فيكم. Auch im sozialen System der Araber gab es, dass sie die Töchter lebendig begraben haben und die Kinder getötet haben. Warum haben sie das gemacht? Die Töchter haben sie lebendig begraben. Die waren nicht nur die Araber. Es gab auch bei den Indern, es gab bei den Chinesen, bei den Persern. Es gab sowas. Die haben auch sowas gemacht. Aber trotzdem, wir reden jetzt über die arabische Welt in der vorislamischen Zeit. Warum haben sie die Töchter lebendig begraben? Weil sie die Ehre schützen wollen oder wollten. Da haben sie gesagt, wir wollen die Ehre der Familie schützen. Warum? Die haben gegeneinander gekämpft. Und der Stamm, der Besiegte, der hat die Frauen ausgebeutet und die waren dann zu Sklavinnen gemacht. Und man hat mit ihnen verkehrt, wie man wollte. Und das war für die Araber sozusagen die Ehre. Ihre Frauen sind die Ehre. Al-Ird. Das stimmt auch. Die Frau ist Ehre. Aber nicht in dieser Art. Die haben das falsch verstanden. Und deshalb haben sie die Frauen, die Mädchen getötet, damit sie nicht sozusagen ausgebeutet werden oder gebeutet werden, als Kriegsbeute gefangen genommen werden, Sklaven gemacht. Die Kinder haben sie getötet, weil sie Angst gehabt haben vor Armut. Die haben gesagt, ja, wir sind arm, wir können die Kinder nicht versorgen, deshalb töten wir die Kinder. Manche haben das, weil sie reich waren und die haben Angst vor Armut gehabt. Und manche, die waren arm, die haben gesagt, was sollen wir mit den Kindern, wenn wir haben? Dann haben sie das getötet. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Dann kam der Islam und der hat ihnen, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihr Koran herabgesandt. Wenn die lebendig begrabene Mädchen fragt am letzten Tag oder gefragt wird, warum wirst du getötet? Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, tötet eure Kinder nicht aus Armut. Oder weil ihr Angst habt vor Armut. Es gibt natürlich manche arabische Stämme, die haben sowas nicht gemacht. Ja? Manche arabische Stämme haben sowas nicht gemacht. Das heißt, sie haben nicht die Mädchen lebendig begraben. Aber allgemein, das war bekannt bei den Arabern. Zur Tradition vor der islamischen Zeit gehörte, dass sie gegeneinander gekämpft haben, dass sie die anderen Stämme überfallen haben. Zum Beispiel ein arabischer Stamm überfällt der andere arabische Stamm und die haben Kriege gehabt. Barakallahu fikum, es gab zwischen den Arabern einen Krieg 40 Jahre lang. 40 Jahre lang. Wegen Kamel. Das heißt Besus. Das war Kamelstute. Das war Al-Besus. Harb al-Basus, der Krieg von al-Basus, das war zwischen Bani Bakr und Taglib. Vierzig Jahre Krieg, nur wegen ein Kamelstute. Das war vor islamischer Zeit. Möge Allah uns bewahren. Und es gab auch einen Krieg zwischen ihnen 4 Jahre, wegen Dahis und Ghabra. Das war der Krieg von Dahis und Ghabra. Das waren zwei Pferde. Es gab ein Pferderennen. Und deswegen hat ein Pferd das andere besiegt. Deshalb haben sie Krieg gehabt. Und es gab natürlich wie Banditen bei den Arabern. Die haben sozusagen die anderen angegriffen. Das war wie Tradition für sie. Und deshalb auch haben sie die Monate mit den Monaten so gespielt, einmal verboten, einmal nicht verboten, möge Allah uns bewahren. Der Islam kam und der hat sowas verboten. Die Araber waren al-ilm wal-qira'a wal-kitaba. Al-Arab ma kanu yihtammu kathiran bil-qira'ati wal-kitaba, lianu kanu umma ummiya, walakin kan fi minhum man yaqra' wa yaktub ويتعلم وكان منهم من يقرأ النجوم وكان منهم أطباء كالحارث بن كلدة وغير ذلك. على كل عموما كانوا يهتموا أكثر شيء بالشعر. بارك الله فيكم. Bezüglich Wissen, Lesen, Schreiben. Die Araber haben Lesen und Schreiben nicht, die haben keinen Wert auf Lesen und Schreiben gelegt, außer manche von ihnen. Und die wollten kein Wissen haben. Manche haben natürlich Astrologie gemacht. Und manche waren Ärzte, die bekannt sind, wie Al-Harith ibn Kilda. Und die waren sehr schlau, weil die aus der Wüste sind, die waren sehr schlau. Und von der anderen Seite, die waren Leute, die naturell waren, sozusagen. Natürlich waren sie. Von Natur waren sie. In der Wüste und hart und so weiter. Allgemein, das Sozialsystem zwischen den Arabern, man kann sagen, das war ein System. Von einer Seite gibt es Gerechtigkeit und die wollen zusammenhalten. Und von der anderen Seite, es gab bestimmte Leute oder bestimmte Gruppen, die überhaupt keine Rechte gehabt haben. Und die Tradition, die war natürlich zerstört, oder die Tradition zerstörte viele, viele gute Eigenschaften, die die Araber haben. Das nächste Mal reden wir, inshallah, über diese gute Eigenschaften, die die Araber gehabt haben. Über ihr Moralsystem. Die haben ein sehr schönes Moralsystem gehabt, übrigens. Zum Beispiel die Freiheit, tapfer, Gastfreundlichkeit, die haben Hilfe geleistet, die haben ihr Wort gehalten, die haben verziehen und vergeben, wenn man mit ihnen schlecht gemacht hat. Die waren bescheiden, sie waren solche, sie hatten starke Persönlichkeiten, sie haben Geduld gezeigt und sie waren schlau und so weiter. Das bedeutet, subhanallah, von einer Seite waren sie sehr schlimm und von der anderen Seite gut. Und das beweist etwas: kein Mensch ist absolut schlecht und kein Mensch ist absolut gut. Es gibt nicht diese absolute, ja, dass man sagt, ja, absolut schlecht, absolut gut. Es gibt gut und schlecht. Auf jeden Fall, somit haben wir, barakallahu fikum, das soziale und gesellschaftliche System der Araber in der vorislamischen Zeit erklärt. Natürlich nicht alles, aber die wichtigsten Themen. Wenn ihr Fragen habt, dann bitte schön. Sagt, komm, es hier, tfaddalu. Was sind die drei Sachen, das sind scheiden, heiraten und Raja. Das bedeutet, wenn jemand da seine Frau geschieden hat und der nimmt sie zurück. طبيعي سيعاقبون على ذلك لأنه نعم ولو في الجاهلية لما في الجاهلية كانوا يعرفوا أنه في دين وكان يعرفوا أنه هذا الأمر ما يصير ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عبر من الحي قال يعذب على ذلك ومر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين من دفن الجاهلية فقال إنما يعذبان ولا يعذبان في كبير فالصحيح أنهم يعني وصلهم الدين وصلهم دعوة ولكن ما أرادوا وليسوا أهل فترة وليسوا أهل فترة في بقايا دين إبراهيم بقايا دين إسماعيل يعني هلا مثل الآن تروح أنت لبلد من بلاد المسلمين تقول لهم يا أخي ما في عندنا في الإسلام هذا نكاح البدل تعطيني أختك أعطيك أختي ما عندنا نكاح الحيار أنك تحير المرأة والله أنا ابن عمها يا تزوجوني إياها يا بقتلها فتبقى المرأة 50 سنة وما تزوج تقول له يقول لك لا هذا عندنا تقول له الحرام في الإسلام ياخذوا ولك كان في بس بقايا دين إبراهيم عليه السلام دين إسماعيل ثم الأديان تأتي بمسألتين الدين يأتي عام من ناحية التوحيد وخاص من ناحية الشريعة انتبه لهذا Der Bruder stellt eine Frage und sagt, ja, da steht im Koran, dass die lebendig begrabende Mädchen gefragt wird. بأي ذنب قتلت؟ Warum wurde sie getötet? Was hat sie getan? Welche Sünde hat sie gemacht? Der sie sagt, ja, aber diese Leute, die waren doch in vorislamischer Zeit. Werden sie gefragt danach? Natürlich. Sagt ja, aber die haben nicht gewusst. Doch, die haben gewusst. Weil in der vorislamischen Zeit noch Spuren von der Religion von Ibrahim a.s. und Religion von Ismail a.s. geblieben waren. Es gab noch diese Spuren in dieser Gesellschaft. Und Beweis dafür ist, der Prophet hat gesagt, Amr ibn Luhay, derjenige, der die Götzen geholt hat, der hat gesagt, Amr ibn Luhay, der geht in die Hölle. Und der ist derjenige, der die Götzen nach Mekka geholt hat. Der hat der Prophet s.a.w. gesagt. Zweitens, der Prophet Muhammad s.a.w. kam einmal vorbei an zwei Gräber. Und diese Gräber waren von Gräbern von vorislamischer Zeit, von Jahiliyyah. Der hat gesagt, sie werden gefoltert in ihren Gräbern. Wenn man sagt, ja, sie hatten keine Propheten gehabt und sie werden nicht gefoltert, dann wieso hat der Prophet das gesagt? Wieso Amr ibn Luhay geht in die Hölle? Warum? Und der Prophet wurde selber gefragt. Ein Mann kam zu ihm, der hat ihm gesagt, wo ist mein Vater? Der hat gesagt, dein Vater ist in der Hölle. Der Mann war sozusagen traurig und ist weggegangen. Der Prophet hat ihn geholt. Der hat gesagt, komm zurück. Mein Vater und dein Vater sind in der Hölle. Und noch dazu, der Prophet Muhammad s.a.w. hat gesagt, ich habe Allah subhanahu wa ta'ala darum gebeten, dass ich das Grab von Amina, von seiner Mutter, Amina bint Wahab, besuche. Allah subhanahu wa ta'ala hat mir erlaubt, ich habe ihn um Erlaubnis gebeten, dass ich für sie Istighfar mache. Dass ich sage, oh Allah, vergib ihr und so weiter. Allah subhanahu wa ta'ala hat das abgelehnt. Deshalb, die sind Beweise, dass die Leute vor dem Islam auch in der Jahiliyyah, die werden zur Rechenschaft gezogen. Das heißt nicht, dass man sagt, ja, sie hatten keine Propheten. Doch, es gab. Und dazu auch, die Araber haben gehört von Christentum und von Judentum. Und wir müssen etwas hier bemerken. Jeder Prophet, der gesandt worden ist, der hat zwei Hauptthemen. Allgemein der Islam und speziell die Lehre, was er praktiziert. Das bedeutet Minhaj und Scharia. Weg, Methode und Scharia. Was jeder Prophet, der hat das. Das heißt auch Judentum, Christentum und so weiter. Die Propheten, die haben zu Tauhid gerufen. Na. نعم. وقت يعني على دين بقايا من دين إبراهيم هل كان في هذه الفترة يعني كان موجود الأديان الثانية ولا هذا انحرف؟ لا كان في بعدين يهودية ونصرانية. يعني نفس الوقت كان موجود. بعدين إيه بعد إبراهيم عليه السلام طبيعي. wurden die Mädchen jedes Mal umgebracht oder nur zu bestimmten Situationen haben nicht ganz verstanden, weil die Mütter von ihnen waren doch auch weiblich. Deshalb haben wir gesagt, nicht alle Araber haben ihre Mädchen lebendig begraben. Nicht alle Araber haben ihre Mädchen getötet. Aber viele, viele haben das getan. Weil, wenn man sagt, alle Mädchen wurden getötet, wie könnten sie dann sich vermehren? Ja, deshalb nicht alle haben das getan. Und ich habe das gesagt, nicht alle arabische Stämme haben sowas gemacht. Es gab arabische Stämme, die Frauen auch geehrt haben. Und die Frauen gut behandelt haben. Deshalb sollen wir mal aufpassen in diesem Sammler. طيب, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Morgen, inshallah, haben wir ein Seminar, das fängt 13.30 Uhr. 13.30 Uhr, das Seminar ist auf Deutsch. Und wir versuchen, das sozusagen zu strahlen, zu senden im Paltok. Ich kann nicht versprechen, weil erfahrungsgemäß, wenn wir kommen, dann gibt es Probleme. Am besten ist, dass man dabei ist. Am besten ist, dass dabei ist. Auf jeden Fall, barakallahu fikum. Jetzt machen wir Pause, ungefähr eine Stunde. Eine Stunde Pause ungefähr. Und in einer Stunde machen wir weiter, bi'iznihi ta'ala. In einer Stunde machen wir weiter, bi'iznihi ta'ala. Will Admin bleiben? Bitte schön. Wollt ihr nicht bleiben? Dann machen wir zu. Okay, da kann man Unterricht vielleicht, barakallahu fikum. Diese Unterrichte, die habe ich auch nur auf Deutsch gehalten. Da kann man die auf Audio Islam unter Sira vom Propheten, Geschichte vom Propheten, nochmal zuhören. Wenn du zuhören willst, dann kannst du. Vielleicht auch kann die Admin den Unterricht von Zira, von Audio Islam hier spielen lassen oder laufen lassen, dass man das nochmal hört auf Deutsch, inshallah. Wenn man Fehler gemacht hat und sowas, da sollte man auch uns Bescheid sagen. Übrigens, wie ich schon gesagt habe, auch wir planen, wer versteht von euch Arabisch? Wer versteht von euch, wer ist von euch Araber oder versteht Arabisch gut? Der tippt eine Eins, der tippt eine Eins bitte. Diejenigen, die Arabisch sind oder die verstehen gut Arabisch, die tippen Eins. Okay. Auf jeden Fall, wir planen auch in Leipzig, Barakallahu Fikum, ein Tagesseminar auf Arabisch. Und inshallah, wir werden kommende Woche anfangen. Das wird nicht diesen Samstag, sondern nächsten Samstag. Inshallah, fangen wir ein Seminar auf Arabisch. Das heißt, wie Seminar auf Deutsch, machen wir ein Tag Seminar auf Arabisch. Und diejenigen, die Interesse haben, oder die können auch mitmachen, die können zu uns fahren, oder inshallah versuchen wir, das hier in Paltok dann zu strahlen. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Subhanakallahu bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.